Gut, nachdem wir den letzten drei Veranstaltungen hier einige meines Erachtens sehr gute Aufklärung geleistet wurde dazu, was zu sagen ist zur Herrschaftsform in dieser Republik, was zu sagen ist zu ihren wirtschaftlichen Interessen, ihre Durchsetzung nach innen und nach außen und in der letzten Veranstaltung, wie diese Republik eigentlich ihre Ökonomie organisiert, wie die Marktwirtschaft aussieht und was die Leute davon haben, stellt sich sozusagen als eine Zusammenfassung von den drei Themen eigentlich schon die Frage, wie kriegen es angesichts dieser Republik, dieser Zustände, die Leute hin, in diesem Stall, der für sie allerlei Ungemütliches zurecht organisiert, sich wohlzufühlen, für die ideelle Zusammenfassung all dieser Ungemütlichkeiten mit dem Namen Nation auch noch zu sein und einiges sogar so weit hinkriegen, dieses Ding als ihr Vaterland zu lieben. Da müssen schon allerhand Fehler passieren, allerhand Fehlschlüsse und allerhand Dummheit mitzugangen sein, damit sowas funktioniert. Material kriegt die Menschheit ja für diesen Wahn genug geboten. Jetzt sind wir. Das Wort, das Schlagwort dafür ist immer wir. Sind gerade Spendenweltmeister geworden. Weil die Nation sich zuständig erklärt hat, in Südostasien auch ein wenig mit aufzuräumen. Natürlich nicht nur an den Stränden, sondern hauptsächlich in den Hauptstädten. Da kriegt der brave Deutsche anhand einer mehr oder weniger unpolitischen Sportart, Fußball, auch lauter Freud und Leid serviert im Namen seines Deutschtums. Da dürfen wir uns alle freuen, dass wir 2006 die Fußballweltmeisterschaft ausrichten und auch jeder Mensch, der dort so auf der Straße befragt wird, sagt, da muss man höchsten Wert drauf legen, dass wir dort einen guten Eindruck machen. Da wird nämlich Deutschland repräsentiert. Leid kommt auch gleich mit. Jetzt haben doch glatt ein paar Schiedsrichter bei Fußballspielen beschissen. Und auch da wird nicht gefragt, so und wer hat jetzt Toto gespielt und ist um seinen Gewinn beschissen worden, sondern die einzige Frage, die auftaucht, in welches Licht rückt das den, schon wieder, deutschen Fußball? Da sind Reporter unterwegs, fragen biedere Hausfrauen auf der Straße nach ihrer Meinung, und die, obwohl sie außer von dem deutschen Hausphilosophen Herberger über Fußball nichts wissen, außer dass der Ball rund ist, treten glatt aus ihrem sportlichen Abseits und geben einen Einwurf zu Protokoll. Und der lautet so oder ähnlich immer wieder, nicht, ich spiele nicht Toto, sondern der lautet, ja, was macht das für einen Eindruck, gerade jetzt, wo die ganze Welt auf uns schaut? Das sind so Sorgen, die sich die Menschen dann machen, wenn es um ihre Nation geht. Aber es gibt da etwas handfestere Sachen, die sich die Leute zu ihrer Angelegenheit machen. Alle wissen seit etwa einem Jahr, dass wir in die UNO müssen. Sie wissen aber auch, seit ein bis zwei Jahren oder noch länger, dass wir, Reformen brauchen. Damit Deutschland wieder führend wird in Europa, es wird von der Politik genauso ausgesprochen. Merkel sagt, wir müssen wieder die Nummer eins sein. Und dass wir auch die Reformen dafür brauchen, Schröder, weil wir sonst auf der Welt unserer gewachsenen Verantwortung nicht gerecht werden können. Alles das nehmen die Leute mit, als ob plötzlich sie als Privatpersonen lauter Verantwortung in der Welt hätten. Bürger kriegen es also hin, dieses ihnen vorgestellte Material, und zwar ziemlich willkürlich, ziemlich egal gegen das, was gerade der Gegenstand ist, dieses Material herzunehmen und zu behandeln, als würde da über ihre Sache gesprochen, als wäre da ihre allerpersönlichste Einstellung zugang, mit der sie dann das Gebotene begutachten. Alles nach dem Muster, was heißt das für uns Deutsche. Deutsch denken, ja sogar die Welt schon deutsch wahrnehmen, sogar fühlen. Das kriegen die Leute hin. An lauter Zeug, das nun mal, egal wie man es nimmt, das ihre nicht ist. Die Welt abklopfen danach, welche reellen wie ideellen Erfolgen die nationale Gemeinschaft, die sie sich da zurechtmachen, hat, beziehungsweise nach Erfolgen, die dieser Nation zustehen. Wie wenn die Sachen jedermanns Sachen wären. Dieser anerkannte Wahn, Deutscher zu sein, das nehmen sie, als wäre es kein Zwangsverhältnis, sondern eine Eigentümlichkeit von ihnen als Insassen dieses Stalls namens Deutschland. Dieser Wahn beruht auf einem falschen Urteil, über das ich dann sprechen werde, und dieses falsche Urteil ist ihnen schon dermaßen in Fleisch und Blut übergegangen. Dass es für sie schon existiert als gefühlsmäßige Stellung. Diese Behauptung, die Sache der Nation falle mit ihrem ganz persönlichen Anliegen zusammen, mit dem Anliegen des Bürgers, der dieser Nation angehört, das davon lebt, dieses nationale Gefühl, oder es lebt zumindest davon, dass ihr Anliegen mit der Sache der Nation zusammenfallen müsste. Immer dann, wenn die Übereinstimmung vermisst wird und genau das dann eingeklagt wird. Dieser als nationale Gesinnung zum moralischen Grundsatzurteil verfestigte Fehler, der sich beim Bürger, wie schon gesagt, ins Gefühl so einhaust, dass ihm glatt die Nackenhaare aufsteigen, wenn er die Nationalhymne hört. Mir läuft ja immer bloß kalten Rücken runter. Diesen Wahn zu betätigen, bei allem und jedem, vom Reinheitsgebot bis zum deutschen Liedgut. Dieser Wahn macht sich natürlich endgültig dann frei, die Sachen, die er so betrachtet, nach dem Ausgangspunkt hin tatsächlich zu begutachten. Der Ausgangspunkt behauptet ja eine Übereinstimmung der Sachen der Nation mit seinen eigenen Anliegen. Wenn er das mal tun würde, käme er natürlich zu ganz anderen Schlüssen, als dass er in diesem Stall gut aufgehoben ist. Der Fehler, den er macht, lautet schlicht und einfach, wenn alle für das Gelingen dieser Gemeinschaft, in der ich hause, sorgen würden, wenn alle das zu ihrem Anliegen machen würden, dann würde die Gemeinschaft auch für mich klappen. Jetzt hat er den zweiten Übergang gemacht mit seiner Stellung, nämlich sein eigenes Lebensprogramm, das Bedürfnis, das bei dem, was er vorhat, auch so einiges hinhaut, macht er zum Auftrag, zur Pflicht für alle anderen Mitglieder dieser Gemeinschaft. Und selbst dort, wo bemerkt wird, dass in dieser Gemeinschaft das Interesse, das eigene Interesse ziemlich über den Jordan geht, kommt er nicht drauf, dass das ja irgendwie eine Blamage seines Urteils über die Nation ist, sondern er fragt anstatt nach Gründen dafür, danach, wer jetzt eigentlich dran schuld ist, dass dieses großartige Gemeinschaftswerk nicht zu seiner Zufriedenheit gelingt. Ganz wild wird diese Schuldfrage an der Stelle, wo von oben her alles Mögliche angesagt ist, was ihm nicht gut tut. Wenn also Einschnitte im sozialen System oder Ähnliches von oben angesagt wird, dann geht die Schuldsuche so richtig los und wird natürlich bedient. Und in der Frage ist nicht nur die Bild-Zeitung ein Glanzstück, das geht über alle veröffentlichte Meinung von der Bild-Zeitung bis zum Spiegel ziemlich gleichermaßen. Das wird bedient, indem so Sachen passieren wie ein Florida-Rolf wird entdeckt. Da lebt glatt ein Sozialhilfeempfänger auf unsere, schon wieder dieses Wort, auf unsere Kosten in Florida. Da werden Schmarotzer entdeckt, die in der sogenannten sozialen Hängematte liegen. Da werden also lauter Leute entdeckt, die daran schuld sein sollen, dass das Gemeinschaftswerk mal wieder Schaden genommen hat oder nicht so funktioniert, wie man sich vorstellt. Da wird entdeckt, dass die Alten die Jungen ausbeuten. Da wird genauso gut das Umgekehrte entdeckt, dass die Jungen die Alten ausbeuten und so weiter. Die Schuldfrage klärt aber niemals auf darüber, was eigentlich die Gründe dafür sind, wie die Nation mit ihnen verfährt. Aufklärung dazu hat es eigentlich in den letzten drei Veranstaltungen gegeben. Das feststehende Urteil, dass der brave Staatsbürger drauf hat, wenn ich ordentlich meine Pflicht tue, rechtschaffen meinen Dienst abliefere, dann habe ich auch das Recht auf Gelingen meiner rechtschaffenen Anliegen, auf einen Lohn dieser Dienstbarkeit. Dann hat er aber auch ein Recht darauf, dass der Rest dieser Gemeinschaft genauso seine Pflicht erfüllt, seinen Dienst an der Gemeinschaft leistet, damit alle zu den ihnen zustehenden Erträgen kommen, zum Lohn. Und immer da, wo es nicht klappt, die Frage aufzumachen, wer hat da jetzt vergeigt, wer ist dran schuld, das ist dann immer der Auftakt, nach vaterlandslosen Gesellen zu suchen. Die werden auch gefunden, ich komme später nochmal drauf. Man weiß ja sowieso, wer vaterlandslos ist, das sind erstmal die Ausländer. Betrachten wir erstmal die Sache für sich. In diesem Ausgangspunkt, den der Nationalist oder der Patriot oder wie man ihn auch nennen mag, zum Ausgangspunkt seiner Betrachtung der Welt macht, hat er alles verfabelt. Das fängt schon damit an, dass er das Herrschaftsverhältnis, dass er den Staat so betrachtet, als wäre er aus der Gemeinschaft der Deutschen heraus konstituiert. Er stellt das Verhältnis genau auf den Kopf. Einen deutschen Staat gibt es nicht, weil es ein deutsches Volk gibt. Es ist genau umgekehrt. Ein deutsches Volk gibt es, weil ein Staat die Insassen des Landstrichs, über den er seine Herrschaft hat, zu einem Volk konstituiert. Also gibt es ein deutsches Volk, auch erst seit 1871. Und wer alles zu diesem deutschen Volk gehört, hat deswegen auch einige Male gewechselt. Und es wurde auch in der Zeit nach 1945, nach dem, was der Staat sich hat einfallen lassen, was die deutsche Nation sich hat einfallen lassen, eine Zusortierung von Leuten zum deutschen Volk unternommen, die nicht davon abhängig sind oder abhängig gemacht wurde, was die Leute wollen, sich denken, wo sie herkommen und so weiter, sondern von dem, was der Staat für Ansprüche aufgemacht hat. Hat wohl jeder mitgekriegt, dass alle, die östlich der neuen Grenzen von 1949 gehaust haben, zu deutschen Staatsbürgern erklärt wurden. Und zwar blieb egal, ob sie in der DDR gehaust haben, eine ganz andere Staatsbürgerschaft hatten, ob sie in Russland gehaust haben, ob sie in Ungarn gehaust haben, aber nicht egal, was westlich war. Den Übergang zu sagen, die Elsässer sind auch Deutsche, die haben ein Recht auf einen deutschen Pass, und der wird in Konkurrenz zu Frankreich ihnen aufgemacht, den Übergang hat es nicht gegeben. Geschweige denn gegenüber dem Hauptverbündeten, der neuen Nation, BRD, überhaupt erst erlaubt hat, solche Frechheiten in die Welt zu setzen. In Amerika hätten sie vielleicht einen Sack voll Deutsche gefunden, nach dem gleichen Muster wie in Russland. Also, wo der Staat seine Herrschaftsgewalt auf Menschen erstrecken kann, innerhalb seiner Grenzen, da konstituiert er die Leute, weil sie alle der gleichen Herrschaft unterworfen sind, weil deren Leben nach den Prinzipien dieser Herrschaft, nach den Interessen dieser Herrschaft geregelt wird, zu einer Gemeinschaft, zu einem Volk, und zwar über seine Gewalt. Das Volk ist eine Zwangsgemeinschaft, die der Staat mit seiner Hoheit in die Welt setzt. Das ist nicht nur ein ideelles Verhältnis, sondern als Volk konstituiert der Staat die Leute sehr praktisch. Er definiert nämlich, wie deren ökonomische Existenz eigentlich aussieht. Und im kapitalistischen, in einem bürgerlichen Staat, institutionalisiert der Staat das, was, wie Marx sagt, das wirkliche, das reelle Gemeinwesen ist. Der Staat macht es nämlich, dass der wirkliche Zusammenhang der Gesellschaft durch Geld gestiftet wird und durch sonst gar nichts. Jede menschliche Regung, alles, was der Mensch an Bedürfnissen hat, hat zur Voraussetzung, dass es übers Geld passiert. Entweder darüber, dass einer von diesem Zeug genug hat, und zwar genug in dem Sinn, dass er es zum Kapital machen kann, damit über Produktionsmittel und dann auch über die Leute verfügen kann, die sein Geld vermehren, was ganz nebenbei ein meist recht gemütliches Leben abwirft. Oder, dass Leute halt ziemlich mittellos sind und als einzige Lebenschance, die ihnen eröffnet wird, von dem Staat nur bleibt, sich genau den anderen, die über Geld verfügen, dienstbar zu machen, um selber an Geld zu kommen, weil sie nur darüber überhaupt an Gegenstände ihrer Existenz, ihrer Bedürfnisbefriedigung kommen. Also, das reelle Gemeinwesen, das Geld, das zwingt der Staat allen Leuten als das Mittel ihrer Existenz auf und unterwirft sie ihm. Damit konstituiert er nicht die Gemütlichkeit einer Gemeinschaft, sondern damit konstituiert er die Ungemütlichkeit von lauter Gegensätzen. Nämlich die, die sich dem Geld dienstbar machen müssen, stehen in einem ziemlichen Gegensatz zu denen, die ihre Dienste für die Geldvermehrung in Anspruch nehmen. Es wird zwar heute dieser Gegensatz als die Gemütlichkeit eines Arbeitsplatzes besprochen, und ein Nationalist macht da nichts weiter, als zu sagen, Hauptsache Arbeitsplätze. Bloß immer dann, wenn Sie die wirklich mal anschauen, stellen Sie durchaus fest, dass da so ziemlich das Gegenteil von Gemeinsamkeit existiert. Ob es Opel, Siemens oder sonst wer ist, keiner von denen geht hin und sagt, Leute, machen wir es uns gemütlich. Sondern unser Interesse, uns am Weltmarkt durchzusetzen, die Gewinne wieder in neue Höhen zu bringen, Exportweltmeister zu werden und zu bleiben, das verlangt von euch allemal mehr Arbeit für weniger Geld. Also, die einen sind das Mittel der Reichtumsakkumulation, ihre Armut sowohl Voraussetzung als auch dauerndes Resultat derselben. Die anderen sind die Akteure dieser Akkumulation, von wegen Gemeinschaft. Dass das funktioniert, dass diese Gegensätze nicht dazu führen, dass allerhand platzt, auseinanderfällt, dazu sorgt der Staat mit seiner Gewalt, indem er diese Gegensätze regelt. Indem er alle möglichen Gesetze erlässt, indem er alle möglichen Regelungen erlässt, wie diese Gegensätze überhaupt funktionieren. Vom Tarifrecht über Wohnungsrecht, über Vertragsrecht, das gesamte BGB, eine einzige Regelung dieser Gegensätze, wo er diese bei den Leuten funktional auf sich bezieht. Die Dienstbarkeit am Wachstum der Wirtschaft ist die ganze Voraussetzung, der bleibende Grund der staatlichen Regelung dieser Gegensätze und nicht ihrer Aufhebung. Dass das so ist, machen die Bürger zur Gewohnheit ihres Lebens. Das ist die per Gewalt ihnen vorausgesetzte Art und Weise, wie ihre Existenz überhaupt aussieht. Darin richten sie sich ein. Wenn sie sich eingerichtet haben, machen sie ganz schnell und leicht den grundsätzlichen Fehler, der den Nationalismus hervorbringt. Der Gedanke geht eigentlich ungefähr so wie in manchen Wissenschaften an der Uni einiges über Staat, die Gesellschaft und so weiter gelehrt wird, ob es Politologie ist oder Soziologie und so weiter. Die Blödheit des Gedankens besteht nur in einem Punkt. Der heißt immer ohne nicht. Man stellt sich den ganzen Scheiß vor, wie er ist. Und dann denkt man sich was weg. Beim Wohnen denkt man sich mal das Mietrecht weg. Heiliger Bimbam, da wäre was gebacken. Man könnte nicht mehr wohnen. weil das Interesse des Vermieters, einem auszunehmen, würde es am Platz verunmöglichen, sich halbwegs irgendwo in einer Wohnung einzurichten. Man nimmt die Arbeitswelt, wo die Ausbeutung organisiert ist. Das letzte Mal wurde einiges Richtiges drüber gesagt. Jetzt denke man sich den Staat weg. Heiliger Bitbom, ohne Arbeitsschutzgesetze und so weiter. Die würden am Platz umbringen. Und so kann einer die Republik durchgehen. Überall stößt er drauf, dass die Gegensätze, die ja vom Staat eingerichtet sind, zu lauter Unheil führen würden, wenn der Staat sie nicht funktional für sich herrichten würde. Und schon ist der Gedanke fertig, der lautet, Gott sei Dank, dass der das macht. Und das betrifft sämtliche Lebensbereiche. Man kann es ja machen, wenn man die Arbeitswelt mal verlässt. Wie kommt man eigentlich als junger Mensch überhaupt dazu, später sich in der Konkurrenz mal bewähren zu dürfen? Tja, wenn es kein staatliches Schulwesen gäbe, wenn es keine Unis gäbe, man wäre doch restlos aufgeschmissen. Als ob der Mensch sich nicht was anderes überlegen könnte, sich nicht was anderes organisieren könnte. Das ist nun mal die Zwangslage, in die er gesetzt ist. So muss er seine Existenz fristen. Und schon sagt er, wie soll es denn anders gehen? Und entdeckt den Staat als Institution, die neben und über der Konkurrenz steht, als die Instanz, die die Scheißexistenz überhaupt ermöglicht. Und nicht mehr als die Institution, die die Scheißexistenz per Gewalt konstituiert. Und schon ist anstatt Kritik Dankbarkeit angesagt. Übrigens, wenn jemand Widerspruch hat, ihm das nicht einleuchtet oder die Sache sowieso ganz anders sieht, da kann jederzeit jeder in die Debatte einsteigen. Können wir es auch in der Debatte weitermachen. Also muss jetzt jeder nicht schweigend zuhören bis zum Schluss. Was ist denn ein Arbeitsplatz? Ist ja nun wirklich keine natürliche Institution. Da gibt es einen, der über Produktionsmittel verfügt. Oder auch erst über Kapital, was ihm die Verfügung über Produktionsmittel erst ermöglicht. Ohne staatlichen Schutz des Eigentums auf der einen Seite und Garantie der Freiheit der Person auf der anderen. Dass nämlich einer sich verdingen darf gegen Geld beim anderen. Gibt es den ganzen Mist nicht. Erst muss mal die Menschheit von den Mitteln der Produktion, von den Mitteln für sich was herstellen, getrennt sein. Übrigens tatsächlich geschichtlich ein reeller staatlicher Gewaltakt. Wer genauer wissen will, kann beim Marx nachlesen, ursprüngliche Akkumulation, wie das stattgefunden hat. Die Leute der Geldwirtschaft unterwerfen, entweder durch unmittelbare Vertreibung von Gemeindeland und so weiter, oder aber durch mittelbare, was ganz einfach geht, indem der Staat hingeht und den Übergang macht vom Feudalismus, der den Zehnten genommen hat, zur Steuerpflicht von jeder Figur. In England haben sie es einfach darüber gemacht, dass sie auf die Cottages und Ähnliches eine Haussteuer verlangt haben, später noch eine Kopfsteuer. Wer also seine Arbeitskraft nicht dafür eingesetzt hat, Geld zu verdienen, und das hat er mit seinen Mitteln nicht gekonnt, der ist von seinem Land vertrieben worden, der ist zum Teil in den Schuldturm gekommen, auf jeden Fall war er ziemlich weg vom Land, wo er seine Subsistenz hatte, und war als Brotloser in der Stadt, der darauf angewiesen war, dass irgendjemand sich dafür interessiert, ihn gegen Geld zu benutzen. Der andere hatte vom Staat den Schutz seines Eigentums. Damit auch die Mittel, die brotlos gemachten Leute zu benutzen. Das ist Resultat staatlicher Gewalt in der Herstellung. Und es ist Produkt staatlicher Gewalt am laufenden Meter in der Fortdauer. Ich habe das Thema vor einem Jahr etwa an einer anderen Stelle durchgemacht. Dieses dauernde Gejammern über das Elend in der dritten Welt. Es ist nichts anderes. Dass Massen in Afrika, in Asien oder sonst wo verhungern, hat genau denselben Grund. Die Verwandlung von Möglichkeiten der Subsistenz in Geldquellen für Staaten. Das bringt dort die Leute massenhaft um. Aus dem Grund jetzt dort, weil das Kapitalinteresse sie gar nicht alle benutzen will und kann, weil sie sich nicht lohnen. Und wer sich dafür nicht lohnt, soll bleiben, wie man so schön sagt, wo der Pfeffer wächst, ob er was zu fressen hat oder nicht. Genau dasselbe ist vor 200 Jahren in Europa passiert. Dass massenweise Leute nach Amerika ausgewandert sind, das waren die so Armgemachten, die aber unmittelbar vom Kapital nicht benutzt wurden, also kein Interesse am Bezahlen von dieser Mannschaft bestand. Hungerelend, Hungerkatastrophen und ähnliches hat es auch in Europa gegeben. Und so hat es der Staat hergestellt und das hält er aufrecht. Und das ist die praktische Unterwerfung der Insassen der Nationen unter das, was der Marx reelles Gemeinwesen nennt, unter das Geld. Dem muss sich jeder verdingen, weil sonst ist seine Existenz im Eimer. Reelles Gemeinwesen kann man sich lebhaft vorstellen. Keiner gibt einem was, man kommt zu nichts. Nichts, was man braucht für das Leben. An das kommt man dran, ohne die Verfügung über Geld. Der Bezug auf die anderen Leute ist keiner der Gemeinschaftlichkeit. Es ist einer der Konkurrenz. Der Konkurrenz, die in den Schulen schon losgeht, die an den Unis weitergeht. Der Konkurrenz, in die die Arbeitnehmer gestellt sind durchs Kapital, nicht alle dieses selber machen. Dafür sind sie viel zu wenig Subjekt dieser Ökonomie. Der Konkurrenz, unter der auch die Kapitalisten stehen. Keiner interessiert sich der Sache noch für einen anderen in puncto einer Gemeinschaft, sondern allenfalls in dem Punkt, fordert er von mir Geld oder ist er eine Quelle fürs Geld verdienen? Also einen wirklichen Zusammenhang stellt zwischen den Leuten immer nur das Geld her. Und nicht, wie es im schönen Kindermärchen heißt, Arbeitsteilung. Der Bauer baut das Korn an, der Müller malt das Brot, der Bäcker bäckt das Brot. Alle machen sie das nur wegen Geld. Und kommt kein Geld dafür rüber, findet es auch nicht statt. Opel produziert die schönen Autos nicht weiter, weil die Menschheit schöne Autos braucht. Wenn sie sich nicht versilbern lassen, wenn sie nicht für Geld taugen, kriegt die kein Mensch, der wird die Produktion eher eingestellt. Das ist gemeint, das reelle Gemeinwesen, das, was die Leute tatsächlich aufeinander bezieht, ist gar nicht das schöne Ideal einer Gemeinschaft, der Staat bringt die Leute zusammen, sondern ist die Verpflichtung von allem und jedem aufs Geld und dessen Vermehrung. Hat der Mensch aber mal diesen ohne Nicht-Gedanken sich zugelegt, dann fragt er nicht mehr danach, was das eigentlich für ein Zustand ist, in dem er sich eingelebt hat. Dann fragt er halt leider nicht mehr danach, wieso sieht denn das so aus, wie es aussieht, in seiner praktischen täglichen Erfahrung. Kriegt er nämlich nicht Gemeinschaft mit. Kriegt er immer Gegensätze mit. Egal was er macht, er erfährt genau das als Gegensatz, worüber ich gesprochen habe, was das reelle Gemeinwesen tatsächlich erzeugt. Was macht er jetzt, wenn er das bemerkt und den ideellen Gemeinschaftsgedanken festhält? Er stellt ständig fest, dass selbst diese bescheidene Existenz, die ihm das reelle Gemeinwesen Geld übrig lässt, permanent in Frage gestellt ist, in Gefahr ist. Und ohne die Klammer, die gewaltsame Klammer dieser widerstreitenden Konkurrenzinteressen sowieso am Platzen wäre. Wenn er bemerkt, es läuft gar nicht so, wie er sich seine Idee der Gemeinschaft vorstellt, dann sucht er, wie gesagt, die Schuldigen. Den Staat hat er damit zu dem gemacht, was er für Nationalisten ist. Nicht seine Arbeit ist sein Lebensmittel, die ginge nämlich gar nicht so ohne weiteres. Nicht Schulpflicht und sowas ist das Mittel, irgendwo später einen Beruf zu kriegen. Also nicht sein Können, sondern eine staatliche Gewalt ist es ja. Aber die Verfabelung ist immer, wenn es den Staat nicht gäbe, ginge das alles nicht. Er hat die Leistung hingebracht, den Staat zu seinem alles Entscheidenden, zum letztendlichen Lebensmittel zu machen. Er ist für ihn die Existenzbedingung schlechthin. Hat er den Übergang gemacht? Dann sind wir Fragen der Diskrepanz von dem, was er sich vorstellt, wie das doch für ihn funktionieren sollte. Und dem, womit er wirklich belämmert wird in seinem Alltagsleben. Lauter Fragen fällig nicht nach Gründen, sondern nach denen, die das behindern. Woran liegt es, dass die Nation ihre segensreiche Wirkung für sein Zurechtkommen nur so sehr, sehr unvollkommen hinkriegt? Da wird er allemal fündig, weil diese Suche ja, wie eingangs schon erwähnt, bedient wird. Er wird nur innen fündig, lauter schlechter Charaktere entdeckt er dort. Lauter Menschen, die nicht recht ihrer Pflicht nachkommen, ihren Dienst nicht abliefern. Aber es ist auch kein Wunder, dass er ganz schnell andere entdeckt. Das sind nämlich die, die aus dieser Gemeinschaft, die er sich zurechtgefabelt hat, einen Ertrag kriegen, eine Leistung kriegen, die glatt daran teilnehmen können und gar nicht zu ihr dazugehören. Die Gemeinschaft, die er sich nämlich zurechtgebildet hat, die soll ja entstehen aus der Eigentümlichkeit der Insassen dieses Zwangsverhältnisses, dieses Stalls. Also es ist ja die Gemeinschaft der Deutschen. Und ein Verhältnis von pflichteifrig seinen Dienst abliefern, Rechtschaffenheit immer beweisen und seinen reellen wie ideellen Ertrag, so bescheiden er auch immer sein mag, draus kriegen, ist das, was dieser Gemeinschaft zusteht. Kaum entdeckt der rechtschaffene Mensch, der ein wenig unzufrieden wird mit dem, was die Gemeinschaft alles so leistet für ihn, welche, die sich da eingehaust haben und das alles entscheidende Attribut gar nicht haben, Deutscher, die sofort der Verdacht in der Welt, dass das ja wohl dran schuld sein muss, dass das eine oder andere nicht klappt. Da kriegt nämlich einer Anteil an dem, was doch das höchste Lebensmittel von wem? Von uns, von den Deutschen ist. Was ab? Und er ist keiner. Also muss man sich gar nichts vormachen. Die CDU hat auf ihrem Parteitag wieder das Muster geliefert. In Deutschland ist besonders immer ein Problem. Nationalismus ist höchst verdächtig. Aber es gibt ein wunderschönes Wort. Das endet zwar auch auf Ismus, fängt aber mit Patrion. Patriotismus soll was Feines sein. Die Differenz soll darin liegen, dass der Nationalist keinen Respekt vor den anderen hat. Der Patriot hingegen schon. Jetzt kann man an der Stelle schon merken, dass die Differenz ziemlich zahngelogen ist. Es gibt nämlich gar nicht das Konstituieren dieser deutschen Gemeinschaft, ohne die Differenz nach außen. Weil dieses Volk, diese Zwangsgemeinschaft, Deutsche, hat der Staat in seinen Grenzen konstituiert, jenseits der Grenzen, hockt nun leider mal eine andere Herrschaft, die die Leute, die ihr unterworfen sind, zu ihrem Volk konstituiert. Da ist das Wir und die anderen, eine Gemeinschaft und die andere Gemeinschaft, schon fertig. Die haben gefälligst in ihrem Stall ihre Rechtschaffenheit und ihren Leuten zu kriegen und wir in unserem. Kaum hat eine Kritik an den Leistungen des Stalls, in dem er haust, ist die Frage, wer hindert eigentlich die Nation dran, die Leistungen zu liefern, die ich mir zurecht überlege, ist natürlich das Erste, außer den Vergasern im Innern, den Charakterschweinen. Die anderen mit ihren Interessen zu kommen. Allemal wird der Mensch fündig, wenn er die außenpolitischen Ansprüche der Nation betrachtet. Da hat die Nation natürlich das Recht, auch im Ausland Erfolge zu haben. Und zwar hauptsächlich. Wer hindert sie daran? Ja, ist ja ganz klar, wenn es die Erfolge im Ausland sind, das Ausland. Dann sind die Insassen dieses Auslands übrigens alle gerade so gestrickt wie die hiesigen, auch lauter Nationalisten. Die sind dann natürlich Teil einer Gemeinschaft, die den Erfolg der eigenen Gemeinschaft verhindert. Und je nach Einschätzung, wie weit diese Babysverhinderung geht, ist die Einschätzung des Nationalisten zum anderen Nationalisten gegeben. Nämlich von netten Leuten, wenn sie einem nutzen, bis zur herzlichen Feindschaft, wenn man sagt, die beschränken die Nation. Und genau nach diesen außenpolitischen Einrichtungen hat Respekt bis kein Respekt bis Feindschaft gegenüber anderen Nationen die entsprechende Konjunktur. Ob man das jetzt Patriotismus nennt oder Nationalismus. Ich komme darauf nochmal zurück. Also, wie gesagt, das täglich Erlebte, die Realität der Gemeinsamkeit, eine ziemlich trostlose Angelegenheit. Als Gemeinschaft will man den ganzen Krempel trotzdem betrachten. Das sich zu bebildern, das sich nicht nur als ideelle Vorstellung neben dem ganzen Zeug aufzumachen, sondern es sich tatsächlich praktisch ein wenig vorzumachen und einleuchten zu lassen. Dazu reicht der Alltag natürlich, der Lebtag nicht aus. Ein ordentliches Nationalbewusstsein braucht Gelegenheiten, neben der ganzen Alltagsscheiße, sich selber zu inszenieren, zu praktizieren und zu feiern. Auch dazu bieten die Nationen ihren Insassen immer mehr oder weniger Gelegenheit. Hauptgelegenheit heutzutage, sowas aufzumachen, und es kommt in der Woche mindestens 5 Mal, ist schon der eingangs erwähnte Sport. Der ist deshalb so saumäßig gut geeignet, weil er heutzutage ja eh bloß noch inszeniert wird und vorgeführt wird als ideeller Vergleich der Nationen. Da rennt nicht irgendein wild gewordener Tübinger 25 Mal um den Acker und versucht es schneller zu machen als andere. Da rennt der deutsche Günter Baumann für deutsche Medaillen. Und wenn dann was in der Zahnpasta war, ist die ganze Republik in hellster Aufregung. Da hat der Deutsche, der dort diesen ideellen Vergleich mitmacht und sich angedeihen lässt, hat schwer zu tun, auf dem Laufenden zu sein. Da muss er in den 80er Jahren Tennisfan sein, das nur so kracht. Sogar so weit, dass sie selber angefangen haben, zum Teil zu spielen. Dann musste er vor 2-3 Jahren, zu klein gewachsene oder untergewichtige Jungs möglichst weit fliegen sehen. Da soll sogar Deutsche geben haben, die aus dem Grund auf Skiflugchancen gegangen sind, weil die Deutschen am weitesten gekupft sind. In dem Jahr wird er von dem schon wieder enttäuscht, muss ich schon wieder was Neues suchen. Im letzten Jahr waren es die Handballer, jetzt vergeigen die auch schon wieder. Also der Nationalismus schwer unterwegs sein, immer die richtigen Gelegenheiten zu feiern, den Erfolg dieser Gemeinschaft zu feiern. Dass aber inzwischen so gut wie keine Sportart mehr gibt, die nicht als dieser internationale Krampf aufgeführt wird, gehen die Gelegenheiten auf der anderen Seite nie aus. Das ist das Schöne an dieser Institution, die genau dafür inszeniert, finanziert, naja, und hier und da einmal beschissen wird. Es gibt aber neben dieser Dauernationalfeier inszenierte Sportereignisse natürlich noch andere und zum Teil wichtigere Entscheidungen. Keine Nation ohne ihren Nationalfeiertag, wo richtig inszeniert und gefeiert wird, dass man schließlich eine Einheit ist. Und es wird mit Schingdarasabum und buntem Tuch in die Welt gesetzt und da muss jeder ergriffen sein. Wer es nicht ist, steht gleich unter Verdacht. Also, dieses ganze Zeug überlässt der Staat keineswegs nur den Launen des geneigten Publikums. Er ruft erstens den sowieso existierenden Nationalismus bei den Leuten für diesen ganzen Quatsch ab. Auf der anderen Seite sorgt er aber dafür, dass das auf jeden Fall funktioniert und stattfindet. Und das vor allem bei den Feiern der höchsten Güte. Das sind nur alles mal die Zapfenstreiche und öffentlichen Gelöbnisse. In denen macht der Staat wieder ernst mit dem, was der tatsächliche Dienst an der Nation ist und was der tatsächliche reelle Lohn ist. Der Dienst ist die Pflichterfüllung bis zum Letzten und der Lohn ist die Ehre. Darum ist die höchste Ehre, die der Insasse von so einem Nationalstaat erben kann, die Ehre, den Tod auf dem Schlachtfeld gefunden zu haben. Auch das wird alle Furzlauf inszeniert. In der BRD hat es relativ spät angefangen. Warum, komme ich später noch drauf, Besonderheiten des deutschen Nationalismus. Aber da lässt der Staat nichts anbrennen. Wenn da einer in der Gegend ist von so einer Zapfenstreichfeier, der offensichtlich da irgendwas dagegen hat, der kriegt den Schutz der Nationalfeier zu spüren. Und wer schon mal die Dummheit begangen hat, weil er sich über irgendwas geärgert hat, Teilnahme an einem Krieg oder sonst was, der deutschen Nation, und dieses schwarz-rot-goldene Tuch angezinkt hat, dem kann es abpassieren, dass er im Gefängnis landet, weil die Symbole der Einheit sind natürlich auch per Gewalt geschützt. Also, diese so von der wirklichen Lebenslage der Leute, endgültig abgetrennte, ganz getrennt vom wirklichen Leben existierende Gefühlslage dieses Gemeinsamkeitsanspruchs, die will bedient sein, die will inszeniert sein, die will aber auch mit Material versorgt sein. Weil der Mensch mit dieser Gefühlslage steht ja durchaus auf dem Standpunkt, dass die Gemeinschaft und die Politik als der Zuständige auch die Pflicht hat, für einen Erfolg dieses Gemeinschaftsgedankens zu sorgen. Wie der Erfolg aussieht, ist für den Nationalisten schwer durchschaubar. Warum ist das schwer durchschaubar? Alles, was seine wirklichen praktischen Lebenslagen sind, würde dazu nie im Leben taugen. Würde er Maßstäbe von daher nehmen, dann käme sowas noch. Wie lebt man denn in der Republik? Was verdient man denn an Lohn? Wie lange muss man denn arbeiten? Wie schön sind die Wohnungen? Wie billig sind die Wohnungen? Wie gut sind die Schulen? Welche Jobs kriegt man hinterher? Lauter Fragen, die im praktischen Leben von Belang sind. Wenn er den Maßstab an der Nation aufmacht, muss er verzweifeln. Weil die Nation erklärt sich erstens dafür für unzuständig und zweitens sind die Erfolge, die er im Hinblick darauf einheimsen kann, ein wenig dünn. Und gerade in den letzten Jahren werden sie immer dünner. Weshalb heutzutage also Sachen ein wenig ausgestorben sind, wie noch vor 35 bis 40 Jahren Ludwig Erhard seine Nation gelobt hat. Der hat nämlich gesagt, ja, man kann doch sehen, dass wir mit unserer Marktwirtschaft durchaus für alle einen gewissen Erfolg errungen haben, wenn man noch drüben schaut, noch Indien schaut und so fort. Also immer ein wenig darauf gedeutet, dass die materielle Lebenslage der Insassen der Nation ja durchaus auch ein Argument wäre für die nämliche. Auch da muss der schon zu lauter kleinen Lügen greifen, nämlich zu einem Vergleich. Niemals da noch, was sind die Leistungen der Nation, was wird an Reichtum produziert, wie gut steht die Akkumulation des Kapitals da und im Vergleich dazu, wie geht es den Leuten. Und er konnte natürlich darauf verweisen, auf etwas, das die damals Wirtschaftswunder genannt haben, dass in einem ziemlich zerstörten Land die Kapitalakkumulation die Leute wieder in Dienst genommen hat und ihnen tatsächlich was zu verdienen gegeben hat und damit ein wenig was zu beißen. Weshalb die erste große Leistung der Nation in einer Fresswelle bestand. Und selbst als er damals gesagt hat, wir müssen den Gürtel enger schnallen, damit die Erfolge der Nation nach außen wachsen, hat er immer noch dazu gesagt, damit wir ihn später wieder aufmachen können, damit wir später mehr davon haben, heutzutage ausgestorben. Also, die wirklichen Leistungen der Nation, immer wenn er das, was sein Stall anrichtet, nach innen wie nach außen, sein Stallmann ist jetzt immer von der Politik inszeniert, die Lebenslagen eingerichtet. Immer wenn er es vergleichen würde mit der wirklichen Lebenslage von sich, würde er entweder gar nicht fündig, weil das Zeug mit ihm gar nichts zu tun hat. Der Auftritt von einem Fischer in der UNO hat mit der Lebenslage des Menschen, der hier haust, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Oder er würde so fündig, dass an seiner Nation nicht viel Gutes hängen blieb. Deswegen muss der Mensch mit anderem Material versorgt werden, oder er muss mit Übersetzungen versorgt werden. Material, was er auch will, weil er will sich ja die Gemeinschaft bebildern. Neben dem Sport, das habe ich abgehakt, sind das Übersetzungen. Ist der Fischer in der UNO zugange, dann ist es wichtig für das Ansehen Deutschlands in der Welt. Sagt der Fischer in der UNO, Platz im Sicherheitsrat. Geht es den Deutschen was an? Nicht, weil es ihnen als Privatperson was angeht, sondern weil es ihnen als Deutschen was angeht. Weil der Fischer repräsentiert an der Stelle das Ausmaß des Respekts, den die Nation bei anderen Nationen genießt. Und der Nationalist übersetzt sich desgleich in den Respekt, den er auf der Welt genießt. Und so mancher von diesen Figuren, wenn er es zu ernst nimmt, kommt er darüber ein wenig ins Schleudern, und zwar vor allem, wenn er im Ausland ist. Da gibt es nicht nur die Pultfilme, die dort raus ihre lustigen Zeiten beziehen, sondern so mancher ist da in Österreich schon auf die Schnauze gefallen, wenn er mit dem Auto unterwegs war und die österreichische Polizei sich halt wirklich anders aufhört als die deutsche. Und wenn er zu schnell gefahren ist, dann aus dem Auto aussteigt und den österreichischen Polizisten einfach Straßenräuber nennt. Weil die halt gleich abkassieren. So mancher ist in Frankreich auf die Schnauze gefallen, wenn ich auf den Standpunkt stelle, er als Deutscher müsste höchsten Respekt genießen und muss sich von französischen Bullen nicht so behandeln lassen, wie es in Frankreich üblich ist. Also diese Tour, das zu übersetzen in das Ausmaß, den meine Nation an Respekt genießt, was die Politik darüber, dass sie mich in Diensten nimmt, an den Resultaten der Ausbeutung profitiert und Mittel daraus bezieht, bei anderen Nationen Eindrücke zu schinden, wäre schon dasselbe wie, oh, die ganze Welt hat Respekt vor mir, blamiert sich in praktischen Lebenslagen ziemlich schnell und hat schon oft dafür gesorgt, dass Leute deswegen auf die Schnauze fallen, wenn sie es zu ernst nehmen. Also, die Bedienung dieses Selbstbildes, was haben wir Deutschen für einen Respekt? Die will bedient sein. Das Material dafür gibt die praktische Politik durchaus her. Und zwar immer dann, wenn sie im Ausland zugange ist. Ein Bild habe ich gesagt, ist der Fischer vor der UNO. Das andere ist, wer hört auf uns, wo können wir uns einmischen? Wie kommen wir bei den Interessen anderer Nationen ins Bild? Wie weit berücksichtigen die deutsche Interessen? Was kann man sich rausnehmen? Lauter Sachen, die die Politik praktisch macht, aus ihren Gründen. Für den Insassen der Nation alles übersetzt in, wie stehst du da? Der Kanzler fährt nach China und hat an die 500 Wirtschaftskapitäne im Flugzeug. In dem Fall in Zweien. Was geht es den normalen Menschen an? Nix. Er weiß noch nicht einmal, wenn Geschäfte abgeschlossen werden. Milliarden sollen es ja wieder gewesen sein, das letzte Mal. Was das überhaupt auch nur im entferntesten Mal für ihn heißt. Ob die Zugausrüstung, die Siemens verschabelt, bei ihm in der Fabrik produziert wird. In der Siemens-Fabrik, weiß der Geier wo, in Ungarn oder Tschechien. Oder überhaupt irgendwo eine neue aufgemacht wird, nämlich in China. Weiß er sowieso nicht. Aber er kriegt mitgeteilt, deutsche Unternehmen werden dicke ins Geschäft gebracht und deutsche Unternehmen sind, ja was wohl, ein Bestandteil dieser deutschen Gemeinschaft. Fertig. Mehr muss der Mensch gefühlsmäßig gar nicht mehr machen, wenn die doch Bestandteil der deutschen Gemeinschaft sind. Und dort ist eine Gelegenheit, dass die vorankommt. Bravo. Gut für mich. Und selbst wenn sie nur hingehen, Journalisten machen das dann häufig, und so tun, als könnten wir so einen Scheiß in Arbeitsplätze umrechnen. Es gibt welche, die schreiben in die Zeitung, das sichert was der Geier, wie viele Arbeitsplätze. Selbst dann ist es noch gelogen, dass hier ein gemeinsamer Ertrag der Insassen dieses Stahls wäre. Erstens weiß man nicht, wo sie sind. Zweitens, wenn es Arbeitsplätze sichert, sind Arbeitsplätze halt auch nicht dasselbe, wie da können endlich ein paar Leute gemütlich leben. Sondern das sind Arbeitsplätze von der Sorte, die es heutzutage halt gibt, wo Siemens sagt, entweder ihr schafft 20% mehr, verdient 20% weniger, oder, also auch hier, nur wieder das Gegenteil von Gemeinschaftswerk, aber der Nationalist hört ja an der Stelle auf, wo er vorgeführt kriegt, die Nation hat einen Erfolg. Weil dass das einer für ihn ist, ist schon längst Resultat des ins Gefühl übergegangenen Vorurteils, dass das doch irgendwie alles ein großes Gemeinschaftswerk wäre. Also, er kriegt mitgeteilt, dass die Nationen ihre Erfolge, deutsches Handy, dass die Nationen ihre Erfolge durchaus abhängen von den guten, mehr oder weniger guten Beziehungen, die diese Nation zu anderen hat. Dass diese Nation deswegen auch immer unterwegs ist, den Respekt für ihre nationalen Angelegenheiten auswärts zu reklamieren. Wenn der Bürger an dieser Ecke Erfolge vermisst, beziehungsweise es nahegelegt kriegt, Erfolge zu vermissen, weil die bürgerliche Öffentlichkeit es so bespricht oder sonst wie, dann ist das auch wieder Anlass, im Namen dieser eingebildeten Gemeinsamkeit zu kritisch zu werden, die Politik zu kritisieren, nicht den Gedanken der Nation, sondern die Politik als welche, die den Erfolg der Nation ungenügend voranbringt. Und wie im Inneren kann er hier die Kritik rechtsrum wie linksrum gestrickt sein. Rechtsrum kennt sie jeder, die ist billig. Die Nation setzt sich gegenüber anderen nicht genügend durch. Die deutsche Politik lässt sich vom Ausland Sachen gefallen, die man sich als eine ordentliche Nation nicht gefallen lässt. Die deutsche Nation kuscht vor anderen, lässt sich unterbuttern. Man kann es aber andersrum stricken. Deutsche Politiker treten zu anmaßend auf, als dass andere ihnen den Respekt entgegenbringen könnten. Ja, welchen denn? Den sie als ordentliche Deutsche eigentlich verdient hätten. Also, linksrum sind die Politiker die Schuldigen, die vergeigen, dass ein Respekt der Nation eigentlich gebührt, wenn sie eine ordentliche, eine anständige wäre und anständig repräsentiert wäre, dass sie den Respekt auch kriegt. Das sind dann Kritiker des deutschen Auftretens und so weiter. Andere sagen Durchsetzung. Es ist mehr die rechtsrum gestrickte Tour. Das Problem ist, an diesen Gedanken entlang wird die Einschätzung von Erfolg oder Misserfolg der Nation in der Welt sortiert. Jetzt kriegt der Bürger schon wieder ein Problem, was er dort zu sortieren hat. wo Respekt der deutschen Sache gegenüber entgegengebracht wird, wo nicht, welcher Staat sich gefälligst wie aufzuführen hat, wo die deutsche Nation Respekt vermisst, also einklagt, anderer Nation gegenüber zu Recht hast und immer kritisch wird. Wie soll das der Bürger sortieren? Wieder kann er nicht, seine Anliegen sind da sowieso nicht vorhanden. Muss er serviert kriegen. Und bei einer Nation, die in der Welt dermaßen unterwegs ist, wie die BRD, die in der Konkurrenz ganz neuen Ausmaßes eingestiegen ist, seitdem der Ostblock weg ist, die seit gut 2 bis 3 Jahren sich aufwandelt, eigentlich den Amis als Weltordnungsmacht wegen Konkurrenz zu machen, als europäische Ordnungsmacht dann, wird es zunehmend schwieriger. Früher hat es längerfristige Konjunkturen gehabt, da hat man den Bürger schneller umgepolt. Also in der ersten Ölkrise waren die Araber noch ziemlich böse Menschen. Da haben die uns nämlich nicht unser Benzin gegeben und waren daran schuld, dass Autobahnen sonntags leer sind. Das hat eine Zeit lang gedauert und waren Araber wieder gute Menschen. Da haben nämlich dieselben Ölstaaten, die uns vorher die Autobahn gesperrt haben, bei Daimler investiert und so fort. Und waren eine Stütze des freien Westens. Heutzutage ist das alles nicht mehr so einfach. Ich will euch ein Beispiel sagen, ich will es jetzt in Einzelheiten durchführen. Die Besprechung der deutsch-russischen Beziehungen ist manchmal zum Piepen. Auf der einen Seite weiß man ganz genau, dass man den russischen Bären endlich klein kriegen muss. Man hat ihn schon ziemlich, vieles ist abgespalten, aber er ist halt immer noch ziemlich groß. Dann hat man lange Zeit den Standpunkt eingenommen, die können sowieso weiter zerlegt. Zweitens kann man bei denen sowieso ordentlich hineinregieren, seitdem sie ordentliche Schuldner sind. Ein paar Milliarden Schulden am Buckel haben. Also ist seit Jelzin Russland immer begutachtet worden als, wann gibt es denn dort endliche Demokratie, wann gibt es denn Marktwirtschaft, ohne Rechtsstaat ist es auch noch nicht. Und Deutschland muss endlich mal dafür sorgen, dass das Ding handhabbar wird und dass die Russen sich ordentlich benehmen. Auseinandersetzungen mit Separatisten, die in Spanien ganz eindeutig begutachtet werden. Die ETA hat sich eigentlich komplett erschossen. Ist in Tschetschenien ganz was anderes. Da ist es russische Unterdrückung. Die sind zum Verdacht auf Völkermord. Wenn da Terroristen eine ganze Schule als Geisel nehmen und hunderte von Kindern umbringen, dann sieht man, was die Russen für Untermenschen sind, weil sie den Tschetschenen nicht einfach nachgeben und so weiter. Jetzt haben sie aber mit dem Irakkrieg entdeckt, dass die Amis eine solche Weltordnung inszenieren, die Europa und Deutschland ins zweite Glied schicken will. Und haben gleichzeitig in Russland einen möglichen strategischen Partner entdeckt. Nicht nur am politischen Sektor, sondern vor allem in puncto nationaler Unabhängigkeit in Sachen eines entscheidenden Saftes, Öl. Kaum betrachtet man Russland als unsere östliche strategische Ölreserve, so wie die Amis den Mittleren Osten zu ihrer jetzt machen, sagt der Schröder, mein Freund Putin. Und da schreibt die Zeitung, die Völkermörder Russland in Tschetschenien und was sie alles für Dinge anstellen. Und der Schröder sagt, das ist ein lupenreiner Demokrat. Da merkt man diese Sortierung der Welt. Wer hat welchen Respekt vor uns? Wer hat von uns welchen Respekt verdient? Ist nicht nur der Bürger dauernd am Schleudern, wenn er es nicht zurecht sortiert kriegt, sondern sogar die, die es ihm zurechtsortieren, nämlich die Zeitung, Fernseh- und Rundfunkmacher. Doch immer auf dem Laufenden zu sein, welche Konjunktur die Konkurrenz der Nation zu anderen Nationen, das Benutzen anderer Nationen für diese Konkurrenz aufmacht und die Welt zurechtsortiert, ist deshalb für den Bürger furchtbar schwierig. Wird er alles beziehen auf das, was ihn was angeht, was sein Leben betrifft, könnt ihr sowieso nur sagen, da bleibt nur eins, denen das Handwerk legen, weil ich bin bloß Material für diese Konkurrenz. mit seinem Vorurteil, wie komme ich als Deutscher in der Welt vor, wer hat Respekt vor mir, ist es ganz anders. Jeden Scheiß, den seine Politiker aufmachen, begutachtet er als, haben sie auch mal einen Erfolg damit gemacht? Das kann man auch ganz einfach, diese harte Anstrengung des Gehirns für diesen Krempel kann man einfach Dummheit nennen. Gut, jetzt will ich einen Punkt noch machen, der ist nicht unwichtig. Gerade an der Feier des Nationalismus. Der Patriot hat ein Recht, dass sein Gemeinschaftlichkeitsgefühl einmal praktisch wird. Dass er seinen Stolz auf seine Nation ein wenig feiern kann und sich bebildern kann. Wie gesagt, mit buntem Tuch und Schinkdarasabum und allem drum und dran. Hat in Deutschland ein wenig einen Haken. Weil der Vorgängerstaat mit Namen Drittem Reich hat vergeigt. Jetzt ist Deutschland das Resultat einer Verlierernation und nicht nur einer Verlierernation, sondern einer Verlierernation, die auch noch verurteilt wurde. Die hat nicht nur vergeigt, sondern die war ein ganzes Unrechtsregime. Mit Nürnberger Prozessen, allem Pipapo. Sie hatte also alles das, was ein Nationalist verlangt. Die Welt hat Respekt vor dieser Nation und deshalb vor mir. Verspielt gehabt. Auf der Basis wurde ein neuer Staat aufgemacht namens BRD. Und das war schon lustig, obwohl der gesamte Respekt verdient war. Gleich als Mitglied einer NATO, indem sie als Verlierernation schon wieder lauter Ansprüche aufmachen konnte. Also, eine BRD kam auf die Welt, wo schon gleich in ihrem Grundgesetz drinsteht, sie ist noch nicht vollständig. Wiedervereinigungsgebot im Grundgesetz. Dazu einen Nationalismus, ein nationales Weiß-Warum, fürs Volk zu gerieren, kein Problem. Weil die Nation ja schon sagt, wir sind alle, die hat nicht nur einen Anspruch auf Respekt, die hat sogar noch sofort den Anspruch auf einen anderen Staat, namens DDR. Und nicht nur auf den anderen Staat, sondern gleich noch darüber hinaus. Deutschland in den Grenzen von 37, drei geteilt nie und so weiter. In meiner Jugend gab es eine deutsche Wetterkarte, da war Deutschland in den Grenzen von 37 drauf. Ein bisschen DDR am Ostrand und noch hinten dran noch ein Stück Polen. Alles ideell noch eingemeindet. Da sieht ein Nationalist sofort, na, da sind wir da wer. Eine Nation mit solchen Ansprüchen gibt es nicht allzu viele. Der Haken, den Respekt hat sich die Nation eigentlich mit dem Verlust des Zweiten Weltkriegs und mit dem, was dann als Verbrechen alles aufgedeckt wurde, vergeigt gehabt. Die Tour, den Nationalismus ins Recht zu setzen und zu säubern. Na, ich will mal so sagen, ich bin katholisch. Nach dem Muster vom Ablass. Der Christ hat ja eine feine Sache. Alles Mögliche ist definiert als furchtbar böse. So wie der Mensch gestrickt ist, jetzt alles auf katholisch gesagt. Mit seiner Erbsünden kommt er halt ums Böse sein, so nicht ganz drumherum. Kann er sich noch so anstrengen? Erbsünder, kann ja nichts dafür. Dann geht er am Samstag zum Pfaff, erzählt ihm, ich war furchtbar böse. Dann kriegt er noch so einen Zettel, da stehen die Abteilungen drauf, wo er es einzusortieren hat, wo, wie böse. Dann kriegt er gesagt, den Rosenkranz und drei Vaterunser. Alles ist in Ordnung. So unfair haben sie ihren Nationalismus in Deutschland wieder aufgemacht. Wir bekennen uns zu unserer Schuld. Wir wissen, dass wir der Rechtsnachfolger eines Verbrecherstaates sind. Was damals geschehen ist, ist ungeheuerlich. Das lastet auf unserem Gewissen, auf unserer Verantwortung und dazu bekennen wir uns. Und wer sich nicht dazu bekennt, ist sowieso kein guter Deutscher. Das erfüllt die Qualität des Ablasses insofern. Als kaum hast du gesagt, ich bekenne mich dazu und das ist die größte Schuld und wir werden nie vergessen, was wir alles aufgezogen haben und heute immer noch aufziehen. Dann zeigst du, dass der Nationalismus ein moralisch sauberer ist, weil er alles, was als schlechter Nationalismus jetzt gilt, was als das Beispiel für So weit kann eine Nation gehen, nationale Verbohrtheit zu verbrechen, dass er sich davon in Abscheu abwendet und der Nation einen ideellen Auftrag erteilt, der bis heute fortwirkt. Sie ist jetzt dafür zuständig, dass sowas nicht mehr passiert. Und der Nationalist in seinem Bekenntnis dazu ideell ebenfalls. Diese Kunst, ein Nationalismus wieder als moralisch zu genehmigenden und sich selber genehmigt habenden zu inszenieren, hat einen kleinen Haken. Das Böse, das man tituliert und wo man sich in Absetzung dazu von Abscheu abwenden als gut definiert, hat nun mal den Haken, dass es das Böse der eigenen Nation ist. Das hat schon immer Alde und Neo-Nazis dazu gebracht, zu sagen, das kann wohl nicht wahr sein. Die Qualität unserer Nation soll darin bestehen, dass wir sagen, wir waren mal ganz, ganz furchtbar böse. Das leistet sich keine Nation. Und wenn man lang genug guckt, findet man noch bei jeder Nation Großtaten dieser Nation, die aus ein bisschen anderen Blickwinkel betrachtet, ziemlich abscheulich sind. Und keiner geht hin und sagt, Asche auf unser Haupt. Auch verlorene Kriege werden sogar in anderen Nationen gefeiert. Wenn es nachher zum Erfolg der Nation wieder beigetragen hat, ihr Aufstieg und so fort. Also war der Schluss von denen, dann muss dieser Nationalismus nicht unserer sein. Das muss sich einer ausgedacht haben, der uns bloß schlecht machen will, der dafür sorgen will, dass die Nation nie mehr richtig ihr Haupt erheben kann. Es ist also ein Besatzungsnationalismus und die Politiker, die den aufmachen, sind gar nicht Agenten unserer wirklichen Gemeinschaft, sondern als Agenten des Besatzungsnationalismus eigentlich die Feinde der Nation. Und wir sind jetzt aufgerufen, erstens dieses Bekenntnis zu bekämpfen, dass wir Verantwortung für das Böse haben, weil aber nun mal massenweise Leute umbringen und Juden umbringen, die nicht immer feindliche Soldaten waren, schlecht umzudrehen ist, als das war der heldenhafte Großtat, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zu sagen, es hätte gar nicht stattgefunden. Also bei den Neonazis zwei Sachen. Diese deutsche Besonderheit. Faschisten in anderen Ländern haben das Problem nicht, die drehen das so nicht auf. Erstens, die Nation braucht sich nichts schämen. Zweitens, es kommt nicht aus ohne die Neonazitour. Auschwitz, Buchenwald und das ganze Zeug wäre erfunden. Dieser Nationalismus hat aber noch einen anderen Haken. Der Haken ist heute nicht mehr negativ, wir machen es was positiv draus. Aber in 68ern zum Beispiel, da gab es eine Menge junge Leute, ich habe auch dazu gehört. Die haben gesagt, ach so, so ist es mit den Deutschen. Das ist ja wahr. Was der Adolf da anstellt hat, von Krieg bis Juden umbringen und sonst was, ist wirklich so ziemlich die übelste Schweinerei, die es die letzten Jahrhunderte gegeben hat. Und dass sich die Nation dazu bekennt, das mit Abscheu zu behandeln, total in Ordnung. Tut sie es auch. Bei uns war die Frage, und das war damals wegen die linke Kritik, tut sie es denn wirklich? Und siehe da, man guckt rum, ach von wegen. Ach von wegen. Komm, geht's um was Reelles? Nazi-Urteile gegenüber Deserteuren, Wehrkraftzersetzern, allen möglichen Leuten. Unrecht? Nee, kaum befassen sich die Gerichte mit? Nichts Unrecht. Protagonisten des Alten Reiches? Gucken sie im Gefängnis, sind sie aussortiert oder irgendwas? Ach, nicht wie heute. Hallo, warst du bei der Grenztruppe, warst du Stasi oder sonst was, abserviert? Ach, hohe Politiker sind es, im Bundestag gucken es, baden-württembergische Ministerpräsident sind sie und so fort. Also, die Schlüsse draus. die Moralität dieses Nationalismus, die damit bewiesen sein soll, ist eine einzige Heuchelei. Also hat sich aus der verwickelten Tour, den Nationalismus sauber zu machen, von links her der Verdacht ergeben, der kann gar nicht sauber sein, weil das alles gar nicht Praxis eines Nationalismus ist. Und das war ein kleiner Wahn. Bei uns war es ein kleiner Wahn, weil sowas kann nicht Praxis eines Nationalismus sein. Es geht ja sowieso bloß um ein Etikett. Jeder Nationalismus hängt sich ein Etikett um, dass er ganz hehre Werte auf der Welt verbreitet und die Welt darauf gewartet hat. Der Deutsche hat sich den umgehängt. Wir sind deshalb die größten Anti-Nazis, weil wir mal welche waren. Andere sind unterwegs und sagen, wir sind deshalb die Größten, unsere Nation ist die Beste, weil sie mit einer bürgerlichen Revolution Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in die Welt gesetzt hat. Andere gehen heute noch hin und sagen, wir müssen der Welt endlich die Freiheit bringen, ob sie will oder nicht. Und sagen gleich, das wäre der Kampf gut gegen Böse. Das ist die Armitur mit ihrem Etikett. Wir haben es ernst genommen. Und schon war die Republik vor links enttarnt. Es hat deshalb eine lange Zeit in der Republik bei dieser komischen Sorte Nationalismus, bei dieser Tour, den Nationalismus als moralische Qualität der Welt wieder vorzustellen, obwohl er Resultat einer Verurteilung war, eine lange Debatte gegeben. Die ging immer wohl wieder auf und wieder zu. Die hat aber immer den Inhalt, dürfen wir Deutschen jetzt endlich mal wieder. Alle sind stolz auf ihre Nation, alle Songs. Überall auf der Welt sind Patrioten, bloß wir. Na klar waren sie es auch, die Tour, wie sie es gemacht haben, habe ich ja gesagt. Aber es ist immer die Frage aufgemacht worden, muss man jetzt deshalb, weil der Nationalismus und seine Sauberkeit auf die Tour gehen, jetzt immer so zurückhaltend sein? Also, den kleinen Widerspruch, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, verträgt ganz schlecht die Fortsetzung wegen Auschwitz. Das haben sie bemerkt, da beißt sich was. Jede Nation sagt, ich bin stolz, ein Franzose zu sein, ein was der Geier was zu sein, wegen. Die Amis sagen auch nicht, weil wir die Indianer so schön umgebracht haben, weil wir der Hort der Freiheit sind. Also war das, wir sind stolz, als Deutscher zu sein, schlecht mit der Fortsetzung, weil wir Auschwitz gemacht haben. Also war die Debatte, darf der Deutsche wieder, wie weit darf ein deutscher Patriotismus gehen und so fort. Zum Abschluss gebracht haben die Debatte eigentlich die Grünen. Mit einer Frechheit und einer, der Israeli würde sagen, Huspe, die sucht seinesgleichen. Bevor der Jugoslawienkrieg war, haben die Grünen noch auf dem Gaul geritten, von dem ich gerade rede. Wegen Auschwitz muss der deutsche Nationalismus sich ein wenig zurücknehmen. Wegen Auschwitz hat er ein deutscher Soldat im Ausland nichts verloren. Weil das, was die Deutschen auf der Welt schon mal angestellt haben, wäre Grund genug, da ein wenig Vorsicht walten zu lassen. Da muss man sich ein wenig zurücknehmen. Andere Nationen haben so einen Scheiß ja nicht am Hals. Kaum war der Jugoslawienkrieg anfangen, hat es der Fischer gebracht, das genau umzudrehen. Und das ist inzwischen Stand des deutschen Nationalismus und sogar Stand des deutschen Berufungstitels in der Welt. Der hat nämlich gesagt, oh hallo, jetzt betrachten wir dir mal die Sache so. Jetzt sagen wir, die Serben machen sowas wie Völkermord. Da haben wir unsere Erfahrung. Keiner war so gut, wie übel Völkermord ist. Die haben wir mal gemacht. Und wenn wir das so gut wissen und die Verantwortung furchtbar ernst nehmen, verhindern wir jetzt auf der ganzen Welt, dass ein Völkermord passiert. Bringen gleich ein paar tausend Serben für den Gedanken um. Das ist inzwischen die Doktrin der deutschen Politik. Jetzt haben sie in der UNO Holocaust-Gedenktag gemacht, erst einmal. Ich will nicht darauf eingehen, warum. Da schreiben wir mal im Gegenstand was drüber. Fischer ist dort und macht genau das, denselben Gedanken, den sie beim Jugoslawienkrieg aufgemacht haben. Produktiv für die neuen Ansprüche der Republik. Wir sind uns der Schuld Deutschlands bewusst. Wie der Köhler hat er gesagt, das ist inzwischen ein Bestandteil unserer nationalen Identität. Und daraus schließen wir, dass wir ganz speziell Verantwortung dafür haben, dass das auf der Welt nicht mehr passiert. Das ist der Titel, mit dem der Fischer heute sagt, deswegen, es ist ein Hammer, eigentlich sagt er wegen Auschwitz, können wir ins Sicherheitsrat und als Weltordnungsmacht, der auf die anderen aufpasst, die man immer im Verdacht haben muss, dass er ein wenig krumme Hund sind, sind wir dazu berufen, auf die aufzupassen. Das ist eine Glanzleistung. Ich weiß nicht, ob man der Grüne sein muss, aber die haben es hingebracht. Weil sie sich darauf berufen konnten, weil wir waren mal die größten Vertreter eines sauberen Deutschlands. Und wenn wir sagen, im Namen von Auschwitz bringen wir jetzt Serben um, da konnte es ja überhaupt nichts Unsauberes sein. Gut, so viel zu dem, wo der Nationalismus sich heutzutage durchgearbeitet hat. Also, wir können in der Debatte noch ein paar Sachen besprechen, zum Beispiel die Ausländerhetz, habe ich jetzt nur erwähnt. Es ist inzwischen soweit, dass der deutsche Nationalismus mit und ohne Auschwitz hervorragend funktioniert und abrufbar ist. Der Gedanke der Einheit dieser Mannschaft, eines Gemeinschaftswerkes, den diese Nation dasteht, in dem jeder eigentlich gut aufgehoben sein muss, ist perfekt fertig bebildert, hat seine Etiketten. Er ist so fertig, dass der Gedanke, der in diesem Gemeinschaftswerk immer drinsteckt, das Recht auf lohnenden Dienst in dieser Gemeinschaft, an dem, wo es zu weit geht, von oben schon zurechtgerückt werden kann. Das war vorhin mein Beispiel mit Erhard. Nichts gehört enger schneiden, damit wir stallen, damit wir später wieder mehr zum Verkassematuckeln haben. Sondern zurechtgerückt in dem Sinn, wie es der Schröder tut. Reformen müssen sein. Massive Einschnitte ins soziale Netz müssen sein. Die Ansprüche der Deutschen müssen zurückgeschraubt werden, damit wir wieder die Nummer 1 in Europa sind, damit Deutschland seinem Führungsauftrag in Europa gerecht werden kann und seiner Verantwortung in der Welt. Der Sache nach spricht er aus, was Nation ist. Ihr seid das Material, ihr seid nicht Mitglied einer Gemeinschaft. Ihr seid das Material, was für eine Akkumulation dort gerade zu stehen hat, aus der die Nation Mittel schöpft, um ihre Ansprüche der Welt gegenüber geltend zu machen. Alle eure Ansprüche sind deshalb unter das Verdikt zu stellen. Kommen Sie nicht diesen Ansprüchen der Nation an den Ertrag von euch in die Quere. Wenn die Nation also mit ihren Mitteln ein wenig unzufrieden ist, wenn das Wachstum für die Großvorhaben dieser Nation zu wünschen übrig lässt, dann seid ihr das Material, übersetzen dürft ihr euch das allemal in Dienst. Aber den Lohn dürft ihr euch dann nicht übersetzen in das, was er ökonomisch ist. Dann ist euer Lohn nichts anderes als das, was ein Nationalist sowieso als seinen Lohn verlangt. Nämlich, wie die Nation dasteht. Schaffen, nicht krumm schaffen, bescheiden sein. Sie einschränken lassen für den Erfolg der Nation ist alles, was die Nation für euch ist. Und den Gedanken, dass ihr dann ein Recht auf den Erfolg Deutschlands in der Welt habt, dass Deutschland eine ganz andere Nummer wird als Führungsmacht in Europa, sich sogar gegenüber den Amis ein wenig aufmanteln kann, den Lohn habt ihr dann wirklich verdient. Aber nicht irgendwas, was ökonomisch euch ein wenig besser stellt. Das beißt sich damit gerade. Kaum hat der Kanzler das aufgemacht, fühlt sich die Opposition wieder aufgerufen zu sowas wie einer Patriotismusdebatte. Der ganze Parteitag hat sich unter das Thema gestellt. Allerdings jetzt nicht von dem Tag der, wie ich vorhin gesagt habe, die Patriotismusdebatte, die es mal in den 70er, 80er Jahren gab, sondern eine, die darauf ging, wer eigentlich den so neu zurechtgerückten und aufgemachten Nationalismus des Volkes für sich reklamieren darf. Haben Sie Ihren Parteitag gemacht, ganz gezielt das Thema Patriotismus aufgemacht, folgendem Gedanken, ich zitiere jetzt vom Parteitag, Beust hat es gesagt, eine Patriotismusdebatte ist richtig und notwendig für die wirtschaftlichen Reformen in Deutschland. Es fehlt sonst das überrangige Ziel für alle, die wegen der Haushaltslage Verzicht leisten müssen. Nur wenn wir unser Land lieben, sind wir bereit zu opfern. Schöner kann man es eigentlich nicht sagen. Vaterlandsliebe, ein wenig auf den Begriff gebracht, ist die Forderung nach Opfer. Wenn ich einen Adolf zitieren würde, würde er sagen, Deutschland fordert von allen das Opfer. Hätte jeder gesagt, siehst du? So war es. Es ist aber, wie die es auch hinschreiben, das ist eigentlich das, was Patriotismus ist. Es ist die Bereitschaft, jeden Gedanken an eigenes Wohlergehen fallen zu lassen oder gar nicht erst zu fassen, zugunsten des Gedankens an einen ideellen Lohn, den man nicht in der Gestalt seiner eigenen Existenz, seiner ökonomischen Existenz als Schüler, Lehrer, Lohnarbeiter oder sonst was kriegt, sondern nur in Gestalt von einer ideellen Existenz, die dann einen schönen Namen hat, dann sind wir alle Deutsche. Das wird belohnt mit dem ideellen Erfolg und dem reellen Erfolg der Nation. Reell sage ich deshalb mit ideell zusammen, weil es für den deutschen Nationalisten immer bloß in der Übersetzung daherkommt. Das, was der wirkliche Erfolg der Politik ist, ist für den nie der ideelle Lohn. Respekt ist keine Kategorie einer wirklichen Außenpolitik. Aber die Übersetzung kriegt der Bürger geliefert, damit das, was die deutsche Nation auf der Welt anstellt und erreicht, vorgestellt wird, als siehst du, bist du doch auch gut bedient, schon wieder hat die Welt mehr Respekt vor dir. Also, die sprechen es aus. Patriot ist eine Opfereinstellung. Die Debatte aber so zu führen, übrigens kommt in der ganzen Patriotismusdebatte die alte Tour des sauberen Nationalismus nicht mehr vor. In dem Parteitag haben sie von Auschwitz nicht groß geredet. Weil der Deutsche ist inzwischen so weit, dass er den Scheiß nicht mehr braucht, um stolz zu sein auf sein Vaterland, weil wir sind wieder wer. Sowas macht man noch in der UNO und in Israel. Also, die Sache hat einen kleinen Haken. Die ganze Öffentlichkeit hat die Patriotismusdebatte ein wenig misstrauisch begutachtet, weil sie aufgemacht worden ist, um eine Konkurrenz zur Regierung aufzumachen, wer jetzt das Recht hat, die Anerkennung der Nationalisten einzuheimsen. Und der Schröder, fast genial, hat in der Bundestagsdebatte, wo das auch zur Sprache kommt, zur CDU einfach gesagt, Patriotismus ist das, was ich täglich mache. Hat er insofern recht, als seine Politik doch in nichts anderem besteht, in lauter Veranstaltung die Konkurrenz der deutschen Nation zu anderen Nationen zu inszenieren, durchzuführen, aufzumachen, Mittel in Anschlag zu bringen, sich da durchzusetzen und nach innen in nichts anderem besteht, als die notwendigen Opfer, die das Volk für den Erfolg der Nation zu machen hat, zu institutionalisieren und durchzusetzen. Mit einem einzigen Argument, nee, mit zwei. Das erste Argument ist Deutschland und das zweite ist beim Schröder Basta. Insofern die richtige Antwort. Jetzt kommt ein Stoiber daher und sagt, jetzt müssen wir aber mal über Patriotismus reden, weil ohne ist nicht. Der Stoiber hat sogar gesagt, Patriotismus ist der notwendige Kitt unserer Gesellschaft. Das ist ein wenig ein Rohrkrepierer. Weil jetzt sagt ein Nationalist, wie er in Pressehäusern sitzt, Hallo, was ist denn hier los? Wieso gibt es denn da was zu kitten? Deutschland ist doch ein einziger Gemeinschaftsstall. Wenn es was zu kitten ist, muss da was auseinandergeplatzt sein, dann ist da was kaputt. Also was behauptet die Nation, wäre kaputt und sie müsste was kitten? Fehldebatte. Sie wird auch ganz schnell wieder zugemacht, bloß die FAZ, ein wenig CDU noch, konnte noch was dran finden. FAZ schreibt auch folgenden Kommentar zu dem Parteitag. Etwas für Deutschland tun zu wollen, das ist völlig aus der Mode gekommen. Auf der Mode gekommene Diktion. Ja, Motivation in Reden deutscher Politiker. Ein konzeptioneller Zusammenhang, der all die Einzelmaßnahmen miteinander verbindet, für die Merkel in den letzten Jahren gefochten hat, ohne damit mehr als den Eindruck eines punktuellen Reformierens zu erzeugen, nicht aber den sinnstimmenden Zusammenhang, der nun nachgeliefert wird. Der Schreiber ist lustig. Das sagt die Politik Deutschland. Da sagen sie auch im Parteitag, wir müssen den Patriotismus fördern. Und schon sagt der, das wäre ein Konzept. Das ist ein sinnstiftender Zusammenhang. Das muss studiert haben. Wie kommt er drauf? Es ist ganz einfach. Es ist die Logik, die bei dem Aufruf, den Parteitag mit der Überschrift zu machen, dargestellt ist. Die Nation verlangt von ihren Insassen Opfer für ihre Weltgeltung. Wenn das mal kein Konzept ist. Also man kehre bitte ab von allen Versuchen, die Reformen zu begutachten in puncto, wer hat was davon, wie sehen die Leute bei aus, was ändert sich alles für die Leute? Ja, da kommt ja wirklich nur ein Stückwerk raus. Und wie ich schon die ganze Zeit gesagt habe, Begutachtung nationaler Großtaten in puncto, was heißen sie für die wirkliche Existenz der Leute? Ein grausiges Bild von der Leistung der Nation. Betrachten wir es aber unter dem Blickwinkel Patriotismus, lauter Glanzleistungen. Wenn man sagt, für Deutschland, für das, was der Patriot sich sowieso unter der Politik vorstellen will, das Gelingen eines grandiosen Gemeinschaftswerkes, na, schon ist die ganze Schweinerei, die er angetan kriegt, in einen furchtbar sinnvollen Zusammenhang gestellt. Fertig ist die FAZ mit dem Thema. Kritischer ist die Süddeutsche. Und die ist intellektuell gekonnt kritisch. Nationalismus auf intellektuell. Also mal. Wenn irgendwo, schreibt die SZ, dann fängt der Patriotismus bei der Ehrlichkeit an, mit der man der Nation, die Wahrheit zumutet, was die sogenannten schmerzhaften Reformen angeht und dafür bereit ist, beachtliche Wahlniederlagen in Folge hinzunehmen. Dieser Patriotismus, der den eigenen Machterhalt aufs Spiel setzt, ist echte Vaterlandsliebe. Weder bringen Sie es auf den Begriff, was diese Dummheit ist. Wenn einer ein Patriot ist, ist das Letzte, worauf er schauen darf, sein Erfolg. Und dann ist der Politiker der glaubwürdigste Patriot, der das für sich ganz genauso hält. Und jetzt hat die SZ was entdeckt, die haben Landtagswahlen vergeigt. Das war bestimmt nicht dem Schröder seine Absicht. Und gewollt haben sie das auch nicht und sauer waren sogar drüber. Aber die SZ bringt es dazu, so liebe Leute, von euch fordert die Politik als Patrioten nichts als Opfer. Es gibt Politiker, die es euch vormachen. Die SPD riskiert sogar Machtverlust. Patrioten. Mehr kann man zur Dummheit dieser Weltanschauung nicht mehr sagen. Darum will ich es erstmal damit belassen. Können wir noch weiter darüber debattieren. Ich fand die Herleitung für die Flüchtlingsmobilität ein bisschen schwach. Ich habe die Ausführung nachher jetzt nicht überein, aber die Herleitung fand ich insofern komisch, weil du sagtest, du hast diese kann ich das erstmal machen? Merkst du einfach den zweiten Teil? Also, da ist auf der einen Seite was dran, auf der anderen Seite ist die Art und Weise, wie das dargestellt hat, die typische Tour, wie bürgerliche Geschichtswissenschaft sowas vorführt. Nämlich gleich in der Tour an der Nation teilhaben. Ja. Die bürgerliche Gesellschaft. Darum ist dieser Nationalismus in Frankreich erst zu der Zeit entstanden, als eine bürgerliche Klasse da war, die darauf gedrungen hat, dass ein Gemeinwesen nicht mehr existiert in der Form unmittelbarer Herrschaft, sondern dass die ökonomische Figur in der Republik anerkannt wird. Ihr Eigentum eine von Staat garantierte, ihr zur Verfügung stehende Quelle ist. Dass auf der anderen Seite die Leute auch nur noch ökonomischen Kriterien zugeordnet werden und nicht mehr nach herrschaftlicher Zuweisung, nämlich das Herrschaftsknechtsverhältnis. Wo ein Mensch, wenn er nichts zu beißen hat, sich verdienen kann, wo er Knecht werden kann und so weiter, ist nicht seine freie Entscheidung, sondern ist eine Entscheidung des Herrn, des unmittelbaren Herrn, des Feudalherrn, beziehungsweise seine Duldung. Und deshalb auch jedes Benutzungsverhältnis immer in Frage gestellt. Keine Manufaktur in Frankreich konnte sich sicher sein, ob sie die Figuren, die sie da in ihrer Manufaktur hat, weiterhin so benutzen kann und wie sie benutzen kann und so fort. Eigentum und Person waren unter dem totalen Vorbehalt der Willkür der unmittelbaren feudalen Herrschaft gestanden. Und deren Bedürfnis nach persönlicher Repräsentation und so weiter hat ständig den Ertrag der ökonomischen Anstrengung dieser neuen ökonomischen Subjekte in Frage gestellt. Also, insofern hat eine französische Nation natürlich vorher existiert. Ein französischer Nationalismus in puncto, das ist jetzt ein schönes Gemeinschaftswerk, in der Form nicht. Sie wussten, wofür sie kämpfen, ist nur eine schönfärberische Übersetzung. Sie haben halt dafür gekämpft. Lohnarbeiter sein können, Eigentümer sein können, das, was ich vorhin geschildert habe, das reale Gemeinwesen. Nicht als Willkürgewalt eines Herrschers, sondern bloß als Resultat der Verfügung über ökonomische Mittel. Wissen können, wofür sie kämpfen, haben die Leute vorher auch. Für ein Kini, haben sie in Bayern gesagt. Für mein Kini gebe ich mein Leben. Haben sie überhaupt kein Problem, das wofür es gehabt? Jetzt haben sie ein neues Wofür. Und das heißt nicht der Sonnengott, sondern Frankreich als ideelles Gemeinschaftswerk. Ist halt ein neues. Die Geschichtswissenschaft stellt sich so vor als Errungenschaft. Jetzt wird er endlich das Krieg führen, zusammenfallen, so irre ist es, das Krieg führen würde glatt zusammenfallen mit dem persönlichen Anliegen der Figuren, die ihn dann machen müssen. Kann ja die Wahrheit sein. Weil die ihn machen müssen, die sind bloß die an Arsch fassen von den außenpolitischen Affären ihrer neuen Sorte Herren, die aber im Unterschied zum alten Sonnenkönig jetzt Personeneigentum respektiert. Aber diese Übersetzung in dem Saftladen, der eben die Lebensumstände diktiert, jetzt halt auf neue Art. In Amiland heißt ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Bloß wenn du keinen Amboss und keinen Hammer hast, dann kannst du dir wenig schmieden. Den hat halt ein anderer, der Eigentümer der Produktionsmittel ist, und da kriegst du schon an zurechtschmiedet. Was bei dir dann rauskommt, ist eine ganz andere Frage. Das sich aber alles zu übersetzen, weil sie mir eine feine gemeinsame Schmiede, ist ein bisschen eine Dummheit. Aber die kriegen die Leute seit dieser Zeit hin. Und dort sozusagen endlich wissen sie, wofür sie kämpfen, ist ein wenig ansiedelt zwischen Ignoranz, apologetischer Dummheit und Frechheit. Vorsicht, fängst du richtig an, wenn man die ganze Existenz, die die am Aufmachen verfabelt hat, das ist die ganze Bedingung meines Lebens. Mit diesem wenn man haben sie es im Feudalismus auch hinkriegt. Wenn man der Überzeugung ist und sich von katholischen Priestern auch noch jeden Tag sonntags einbläuen lässt, dass der eigene König, die eigene Feudalherrschaft sowieso nichts anderes ist als die notwendige Form menschlichen Lebens, dass es deine Bestimmung im irdischen Jammertal ist, dem zu Diensten zu sein, dem Untertan zu sein und so fort. Dann hast du das auch geleistet, ein Gewaltverhältnis in ein Gefolgschaftsverhältnis in dem Sinn. Da ist es halt ein Gefolgschaftsverhältnis zu verwandeln. Das ist eine Leistung, seinen Verstand für so eine Dummheit anzustrengen, aber halt für eine andere. Der eine Grund ist nicht besser als der andere. Beide gehen nicht hin und betrachten, was sind die wirklichen Lebensumstände. Und sowas auch nicht. Der Bauer in der Provence hat relativ selten seinen Sonnenkönig als persönliche Gewalt erlebt. Sondern auch hauptsächlich seinen Steuereintreiber. Ja, den erlebt der Prolet heutzutage auch. Und ansonsten hat er ja in vielen Bereichen die Leute mehr in Ruhe gelassen als heutzutage der Kapitalismus. Wenn er seine Ernte hatte, musste er halt seinen Zehnten abliefern. Bis welche hingegangen sind und haben gesagt, dein Kahn interessiert mich nicht. Geld. So war der Spaß endgültig vorbei. Schon musste er sein ganzes Leben, seinen ganzen Reproduktionszusammenhang, seine Subsistenz auf was ganz anderes einstellen, als er vorher hatte. Das hat dann andere Sachen aufgemacht. Dann muss man auch sich selber den Zweck setzen können, da muss man darüber verfügen können, sich in den Dienst am Geld zu stellen, wenn es jeder von einem verlangt. Das macht dann neue Gedanken auf. Das ist dann Freiheit. Es kann mir dann nicht auf der anderen Seite ein Feudalfürst sagen, ich habe anzutanzen, zu knechten, wie es ihm passt. Ich habe gar nicht die Verfügung über mich selber und auf der anderen Seite verlangt er von mir, ich bin dienstbar für Geld. Ja, für wen denn jetzt? Für ihn oder fürs Geld? Da hat sich was gebissen. Mit der Entscheidung fürs Geld war halt dann die Übersetzung fällig. Naja, die haben es dann hingekriegt. Übrigens auch. Proben haben das auch wieder mitgemacht. Die Frage jetzt nicht dann. Der Anfang war doch, wie kann man sich überhaupt darauf beziehen? Der Staat konstituiert sich sein eigenes Volk und behauptet dann, die Einheit von beiden wäre die Nation. Ja. Was ich da sagen wollte, war was anderes. Gerade bei der Außenpolitik ist die kritische Variante von links nicht eine, die sagt, durchsetzen. Wenn die euch von Respekt entgegenbringen, dann müsst ihr ihnen den Respekt einbläuen. Das ist die rechte Variante. Die Linke sagt, Respekt haben wir als Nation allemal verdient. Wenn wir ihn von irgendjemandem nicht kriegen, dann muss doch der Politiker, der dafür zuständig ist, den Respekt der anderen Nationen zu erzeugen und einzuhalten, muss doch der was verkehrt gemacht haben. Ja, jetzt verstehe ich. Das ist die Frage, was ich mit links meine. Das, was ich jetzt mit links bezeichnet habe, ne, ist einer, der auszusetzen hat, plus eins, dass die Nation, die er auch zu Hause fühlen würde, der ist ein Nationalist, dieses Verlöhnter, dass die nicht so sauber ist, so moralisch einwandfrei, wie es mit seiner Moralität zusammenfassen wird. Ein Linker, der dieser Kritik bringt, die Politiker vergeigen, den Respekt, den eine anständige Nation eigentlich auf der Welt genießt, ist selber Nationalist. Ich habe deshalb auch mit der Kritik, die ich an der Nation habe, und damit auch an den Nationalisten, nichts am Hut. Weil die sind dann auch für Deutschland. Die sind bloß so für Deutschland, dass sie sagen, aber ein moralisch einwandfreies Deutschland, das der Welt nichts Böses antut, an dessen Wesen die Welt wirklich genesen wird. Den Begriff kannst du gar nicht auflösen, ohne dass du das auflöst, worauf er sich aufbaut. Also, ohne Irving das reelle Gemeinwesen zu was anderem zu machen, als es ist, bin ich mir sicher, kannst du den Begriff gar nicht auflösen, und wenn du es könntest, hilft es kaum was. Also das mit dem Kapitalismus gab es vorher, wäre ich vorsichtig. Es gab den einen oder anderen Kapitalisten. Aber der hat mit der Nation seine Probleme gehabt, die habe ich geschildert. Dass Geldvermehrung, Kapitalvermehrung als privater Zweck ein staatlich geschütztes Anliegen wird, das hat die bürgerliche Revolution überhaupt nicht in die Welt gesetzt. Und dafür hat es eine Revolution gebraucht, weil dieser Zweck höher gesetzt werden muss als die Herrschaft selber. Der Fürst mit seiner Willkür, mit seiner Gewaltwillkür, ist eine einzige Verhinderung, dass dieser ganze Zweck, Akkumulation als oberster Zweck des Staates, als das ist sein Weißwarum, weil es auch sein Bedienmittel ist, das letzte Weißwarum einer Nation ist. Es hat einzelne Kapitalisten gegeben, es hat in Paris schon einige Manufakturen gegeben, aber die waren genau deswegen sauer, weil ihr Scheiß weder Staatszweck war, das war ihnen nicht so wichtig, aber deswegen auch nicht staatlich geschützt und garantiert. Freiheit und Gleichheit. Zwar schöne Titel für Eigentum und Person, das hat es schon gebraucht. Damit dieses reelle Gemeinwesen das reelle ist, weil so lange war noch das reelle Gemeinwesen die unmittelbare Herrschaft. Unmittelbares Knechtsverhältnis von Feudalherren zu Knechten. Und nicht freie ökonomische Subjekte. Deswegen wird die bürgerliche Revolution ja auch gehen. Nicht deutlich geworden. Aber das hat seinen Grund darin, wo ich immer versucht habe, darauf hinzuweisen, dass das, wenn der Nationalist sich seinen Gemeinschaftsgedanken bebildern will, wenn er Material dafür braucht, eins mit im Leben geht, das, was sein Nationalismus überhaupt erst konstituiert, zum Gegenstand zu nehmen. Kaum betrachtet er sich als ökonomisches Objekt, wie seine ökonomische Lage ist, ist das ganze Gemeinschaftswerk zerblättert in ein einziges Gegeneinander und Konkurrenz. Deshalb sucht sich der Nationalist immer Bilder der Gemeinschaftlichkeit jenseits seiner realen Alltagsexistenz. Da sucht er sich, das ist übrigens die Willkür angesagt, auf dem Parteitag kommt es so, man muss sich dazu bekennen, dass zu dem Patriotismus die Liebe zu, was haben sie alle da zum Teil gesagt, zu den Gerüchen, den Liedern, der Heimat und der Landschaft. Was, alles, das kann schon zusammenzählen. Die Gerüche waren, wie die beiden wissen, die mussten halt Skifahren. Kann ich mir vorstellen, wenn der brave Schwab in der Küche seine Kuddel kocht, der stinkt wie Sau. Das soll man jetzt auch noch lieben. Aber da merkst du, das sind lauter Bilder, die sind notwendigerweise ganz getrennt von der ökonomischen Existenz. Wenn du jetzt aber daraus nicht nur das Bebildern, Mai haben wir einen feinen Stall machen willst, sondern, schon gemerkt, du willst den Mangel einklagen, was deine Nation ist, was sie an Recht genießt in puncto andere Nationen, wie sie anerkannt ist und so fort. Dann brauchst du lauter Bilder, aus denen schon selber hervorgeht, dass er das Höchste ist. Also, warum hat Deutschland im Dritten Reich ein Recht auf der Welt anerkannt zu sein, im Unterschied zu dem, was die anderen Nationen nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg mit dem Versailler Vertrag aus ihr gemacht haben? Eine erniedrigte Nation, nämlich, wie der Adolf gesagt hat. Dann zeigst du deinen Insassen sofort, wir sind überhaupt sowieso die Größten von Natur aus natürlich. Und nicht in puncto unserer großartigen Leistungen. Real in der war es nämlich damals auch eine Nation, die Gott vergeigt hatte. Die hat ja Gott verloren gehabt gegen die anderen. Die waren ja gar nicht die Größten, die haben den Krieg verloren gehabt. Deswegen waren es erstmal die Kleinsten. Dann sagt der Adolf, ach, von dem werden wir es noch zeigen, weil nicht realiter von dem, wie wir ökonomisch gerade dastehen, aber von unserer Natur aus. Germanische Arier, Wotan Walte. Das sind lauter Bilder, die das Recht ganz getrennt von den wirklichen Leistungen ins Licht setzen und für den Patrioten bebildern sollen. Und die Politiker sorgen damit und wir sorgen dafür, dass dieses Recht, was dir als Eigentümlichkeit deiner Existenz, quasi deiner Gene, zukommt, dass das auch zum Zuge kommt. Ganz abgehoben von der Anschauung der Politik ist das ja auch nicht, weil einfach warte mal, erst kommen wir. Und zwar wollte ich sagen, dass es da doch einen Unterschied gibt zum deutschen Nationalismus und man kann es da nicht so allgemein sagen. Also, dass es immer jenseits von materiell ist, wäre da nicht, weil das Dritte Reich hat genau da angeknüpft und hat gesagt, dieser Unterschied, also Arm und Reich, kann auch Nation, Volksgemeinschaft bildend sein. Man hat also sich was ausgesucht, wer schuld ist, dass es Reiche gibt und Arme. Und es war im Dritten Reich des Judentums. Und das ist ein Unterschied zu den anderen Nationen auf der Welt. Und wie man Nationen und Volk zusammengeschweißt hat. Das ist nicht klar. Doch, das stimmt. Nein. Der Adolf hat überhaupt keine Kritik gehabt an Arm und Reich. Bitte? Der Adolf hat überhaupt keine Kritik an Arm und Reich gehabt. Nein, der hat eine andere Kritik gehabt. Das war das Schafe und das ratende Kapital. So, jetzt redest du schon nicht mehr von Arm und Reich, sondern von Banken und industriellem Kapital. Ja. Und da hat jeder Faschist die Kritik, dass die aus Geld mehr Geld machen, ohne materiell damit was für den Fortschritt der Nation beizutragen, dass die Schmarotzer sind. Das hat nicht bloß der deutsche Faschismus gemacht, das hat der italienische gemacht, das hat der polnische gemacht, wo du hinguckst. Das ist die Differenz. Produktives Kapital, fein, weil es bringt die ganzen schönen Mittel der Nation, von der Unterhose bis zum Panzer hervor. Und das rachende Kapital nimmt denen, die schönen Sachen machen, bloß Zins ab. Das ist böse. Das andere mit Arm und Reich, das ging bei den Faschisten anders. Die haben sogar gesagt, es gibt Klassen und das ist in Ordnung. Man muss nur sicherstellen, dass beide Klassen ihren Dienst an der Nation abliefern. Also, ist bei der Arbeiterklasse. Der ein krummer Hund, der sagt, ich liefere meinen Dienst ab, nur wenn ich dafür sorge, dass der meinen Dienst in Anspruch nimmt, nämlich das Kapital, mir einen Lohn zahlt, von dem ich leben kann. Der vergeigt nämlich die Nation, weil er anstatt seine Arbeit sowieso bloß zu begreifen als Dienst am Vaterland, es als Verhältnis zum Kapital aufmacht und dann an sich selber denkt. Die Kapitalisten sind dann zu kritisieren, wenn sie anstatt sich anzustrengen, die Dienste für die Nation abzuliefern, also alles Materielle abzuliefern, was die Nation braucht, und genau dafür die andere Klasse auch produktiv komplett in Anspruch nehmen und das nicht tun, dann sind die zu kritisieren. Der Umgangsweise ist entsprechend. Bei der Ahnenklasse schmeißt er alle Kommunisten ins KZ. Bei der anderen Klasse sagt er, na, vielleicht liegt es am raffenden Kapital, dass ihr es nicht könnt. Also steht der Staat dafür gerade, dass ihr sie alle in Dienst nehmen könnt. Staatskredit. Wir sorgen dafür, dass das produktive Kapital, das produktive deutsche Volk auch in Arbeit nehmen kann, die Diensten nehmen kann und schweißen sie zusammen, indem wir die Gewerkschaften ersetzen durch eine faschistische Organisation der Einheit von Kapital und Arbeit. Und Arm und Reich waren überhaupt kein Problem, sondern beide haben einfach ihren Dienst am Vaterland zu liefern. Die Juden ist eine andere Frage. Den Übergang, den der anders gemacht hat, den Juden waren aber für sich. Muss man aber extra erklären. Denn die anderen Punkte, Schaffen des Raffens, Kritik an den Klassen, haben alle Faschisten gleich gehabt. Übrigens, die Juden haben sie auch alle unter Verdacht gehabt, die Faschisten, dass die falsche 50er sind. Das geht auch aus dem ganz normalen Nationalismus hervor. Den Übergang zur Endlösung hat er alles bloß gemacht. Aber den nationalistischen Gedanken, den hat jeder Faschist ein Stück weit weitergetrieben. Der geht so. Es gibt in unserem Land Leute, die sagen von sich selber, aber wenn sie behaupten, es wäre bloß Religion. Sie sind was anderes als unsere Gemeinschaft. Die sind nämlich selber Volk. Und auserwählt nennen sie sich auch noch. Und ein Beleg dafür, dass es auch praktisch politisch was heißen soll, haben sie übrigens die Zionisten gehabt, die ja gesagt haben, dieses israelische Volk muss sich auch staatsmäßig konstituieren. So, wenn es da welche gibt, die sagen, sie sind Volk, im Nationalismusgedanken deshalb eine Extragemeinschaft und sie hausen in unseren Toren, muss man sich doch mal fragen, erstens, was haben die dort verloren? Zweitens, was wollen die denn da, wenn sie sagen, sie wären eine ganz andere Gemeinschaft? Adolf hat dann messerscharf daraus geschlossen, dann kann das, dass sie hier hausen, bloß einen Grund haben. Dass sie uns schaden wollen, zersetzen wollen und so weiter. Sagt schon gleich, weil sie sich als was anderes, also anders als Volk konstituieren. Zitiere ich, aber weil sie Volk schon sich selber sagen. Schon gleich als gefährlich entdeckt. Das haben andere Faschisten auch gemacht. Haben immer gesagt, die muss man deswegen furchtbar aufpassen. Aber den Übergang, auf welchen frappiert man sie aus? Haben sie nicht gemacht. Ich will bloß sagen, warum rede ich drüber? Auch hier, saubeliebt auf den Faschismus zu deuten und sagen, Mann, wie furchtbar. Kreisliger gibt's nichts, unverstehbar ist doch immer. Übrigens immer, wenn der deutsche Nationalismus sich mit Abscheu vom Faschismus abwendet, geht es nicht ohne einen Witz ab. Der lautet nämlich unverstehbar. Adolf Hahn, Vernichtung der Juden, Zweiter Weltkrieg, was da alles passiert ist, unverstehbar. Weil es erstens hat, wer da was versteht, im Sinne von intellektuell erklären könnte, was die gemacht haben, der hat schon nicht versteht, sondern Verständnis. Zweitens, kaum gehen sie hin und legen ein Stück weit Erklärungsansätze mit, was doch für Nationalismus gegangen war, geht die Kritik von dem niemals ab, ohne dass Nationalismus überhaupt am Pranger steht. Und den wollen sie gar nicht am Pranger stellen, den wollen sie ja haben. Und du merkst noch in ihren eigenen Reden, wenn sie nämlich hingehen und sagen, Adolf hat einen deutschen Patriotismus missbraucht. Also, scheint er ja irgendwie zu dem seine Taten schon ein wenig zu passen. Auf der anderen Seite gehört sich nicht, was der draus gemacht hat. Und wie er dazu passt, wie er schon nachdenken, will ich jetzt noch umwählen. Eine Analogie zu heute machen. Und wenn schon die Leute immer sagen, wäre den Anfängen und aufpassen. Ist vielleicht diese Idee. Multikulti ist gescheitert. Woran denn eigentlich? Dass es in Schwaben ab und zu neben noch Kutteln stinken noch Döner riecht oder woran? Parallelgesellschaften, lache ich mich ja kaputt. Da war ich bloß immer im Wohnviertel gucken, was da alles parallel ist, da war ich von uns im Türken dazu. Es ist ein ähnlicher Gedanke, wie die Faschisten bei den Juden hatten. Es gibt auf der Welt Leute, die gefährden uns, die guten Nationen. Multikulti ist gescheitert, das ist uns nicht, raus mit Raclette und Schweizern. Es soll schon auf die Islamis gehen. Und der Gedanke ist nicht unähnlich zum Adolfchen. Das sind welche. Die definieren sich als Feinde des Imperialismus, als eine andere Sorte Gesellschaft, haben ein eigenes Weiß-Warum. Haben eine Kultur, die der unser total fremd gegenübersteht. Da werden Belege gesammelt, die sind auch obskur, vom Kopftuch bis zu was der Geier was. Und die hausen sich in unsere Gesellschaft ein. Und machen ihr Zeug. Und man weiß gar nicht warum und was sich darunter alles versteckt. Es sind also welche, die unter dem prinzipiellen Verdacht stehen, dass sie hier bloß sind und sich so halbwegs unauffällig verhalten, weil sie Böses vorhaben. Und je unauffälliger, desto böser. Man muss also dieser Leute, die von sich aus sagen, sie wollen es ein wenig anders treiben, jetzt brauchen sie nicht immer eigenes Volk sagen, es langt, dass sie sagen, Muslim. Es langt, da brauchen sie nicht Status dazu denken. Die muss man unter unbedingter Kontrolle halten und auf sie aufpassen. Wer weiß, was die vorhaben und was bei denen los ist. Und man sieht ja, alle Vorstellung ist ein falscher Fuchs, der unter ihnen drunter, der dann irgendeinen Zug in die Luft bringen will oder ein Flugzeug in den Tower legen. Also muss man die Transbagage unter Vorbehalt und Staatsaussicht stellen und ihnen ihre andersartige Art und Weise zu leben, von verbiegen bis zu und der Leitkulturgedanke stellen, zur verfassungstreue Prüfung machen und so fort. Da kommt dieses Nationalismus mit genau denselben Übergangen daher und kommt damit genauso geringen Dummheiten aus, wie der Adolf bei seinen Juden. Die alle umbringen, ist ein nächster Übergang. Von dem habe ich jetzt nicht geredet. Da fehlt noch ein Übergang. Hast du Leute mal so zurecht definiert, dann fehlt nicht mehr viel. Dann musst du bloß noch sagen, und die haben uns jetzt schon so gut wie ruiniert. Wenn die weitermachen können, dann ist das deutsche Volk überhaupt in Gefahr. Mein Gott, dann geht die im Krieg, dann hast du zu den Feinden überhaupt erklärt, zu dem zu vernichtenden Feind, der aber gar nicht in Gestalt von Soldaten existiert, sondern einfach dadurch existiert, dass die Leute irgendwo leben. Da kommt der Endlösungsgedanke ganz schnell auf. Also, kannst du auch andersrum sagen. Ein KZ-Wörter braucht außer gestandener Nationalist zu sein, keine weiteren Qualitäten. Vielleicht können wir den Arm vorbeziehen. Du wolltest nur was. Nein, nur so der Punkt, weil jetzt Gott dieses Zeug mit Alois erzählt und Multikulti. Was ich jetzt gerade gemacht habe, versucht ein Stück weit zu erklären, wie aus dem Nationalismus kommt. Wird ein deutscher Politiker, ich weiß nicht, ob er schon ein deutscher Richter, würden jetzt glatt behaupten, ich habe nicht den Versuch gemacht, das zu erklären, sondern indem ich überhaupt den Versuch gemacht habe, mit dem, was wir über Nationalismus uns jetzt überlegt haben, auch den Faschismus ein Stück in den Griff zu nehmen, würden die sagen, das habe ich einen Vergleich gemacht. Ich habe nämlich einfach behauptet, die Mechanismen, die für den Nationalismus überhaupt unterwegs sind, der ist mit Faschismus unterwegs, er macht ein paar Übergänge. Die würden sofort sagen, das habe ich ja gleich gemacht. Wisst ihr, wie es weitergeht? So. Damit hätte ich jetzt schon die Untaten des Faschismus relativiert. Hier zu London verbleibt was ähnliches wie ein Verbrechen. Dabei habe ich gar nichts relativiert. Ich habe gesagt, da seht ihr, zu welchen Großtaten der schweinigsten Art Nationen ihre Insassen als Nationalisten fähig sind und nehmt mal ernst. Und sagt nicht immer, ich sage es nicht euch, sondern allgemein, und sagt nicht immer, dies hat Verbrechen, können nie im Leben, dafür ist das nämlich alles erfunden, können nie im Leben zu einer anständigen Nation mit ihren anständigen Nationalisten gehören. Das ist das, wofür es stehen soll, unvergleichlich. Und wenn immer ausgesagt sein, so böse Sachen gehören nie im Leben zu einer anständigen Nation und anständigen, dann halten sie nicht Nationalisten und halten sie Patrioten.